das Gebinde Amontillado. Wohl tausendfältige Unbill hat ich von Fortunato ertragen, so gut ich's nur vermochte. Doch als er gar so dreist ward, schweren Schimpf auf mich zu häufen, gelobt ich Rache. Ihr, die ihr meine Seele Inneres so wohl kennt, werdet freilich nicht vermuten, ich hätte etwa einer Drohung Ausdruck gegeben. Nein, irgendwann einmal, ganz unerwartet, sollte die Vergeltung kommen. Das war ein Punkt, der felsenfest entschieden. Und ebenso entschieden war dabei, dass es für mich keinerlei Risiko geben durfte. Ich wollte nicht nur strafen, sondern straflos bleiben. Denn das ist nicht die rechte Ahndung eines Unrechts, wenn dann der Rächer selbst die Wiedervergeltung erreicht. Und gleicherweise halb nur bleibt die Sühne, wenn der Beleidiger, der jenes Unrecht tat, nicht fühlt, nicht weiß, von wem ihn die Rache trifft. Wohlverstanden, ich hatte Fortunato weder in Wort noch Tat Ursache gegeben, an meinem Wohlwollen zu zweifeln. Ganz wie ich's lang gewohnt war, fuhr ich fort, ihm ins Gesicht zu lächeln, und er bemerkte nicht im Mindesten, dass dieses Lächeln jetzt nur noch der Gedanke an seine baldige Opferung nährte. Er hatte übrigens einen schwachen Punkt, dieser Fortunato, obschon er in anderer Hinsicht durchaus ein Mann war, den man achtete, ja, gar ein wenig fürchtete. Er hielt nämlich arg viel drauf zugute, ein Weinkenner zu sein. Nun trifft es sich freilich nur selten, dass die Herren Italiener auf diesem Gebiete einiges vermögen. Meistenteils ist ihr Enthusiasmus vollauf damit beschäftigt, Zeit und Gelegenheit abzupassen und einzurichten, um die britischen und österreichischen Millionäre nach Takt und Noten zu begaunern. Was Malerei und Schmuckkunst anbetrifft, so war Fortunato ganz wie seine Landsleute bloß ein Schwadronneur. Jedoch mit alten Weinen kannte er sich aus. In diesem Betrachte unterschied ich mich übrigens nicht wesentlich von ihm. Ich verstand mich selber ganz leidlich auf die italienische Lese und kaufte im großen Stil, wann immer ich es konnte. Es war an einem Abende gegen Dämmerung zur Zeit des tollsten und aberwitzigsten Karnevals, als ich meinem Freunde ganz unverhofft begegnete. Er begrüßte mich mit schier überschwänglicher Herzlichkeit, denn er hatte bereits eine Menge getrunken. Der Mensch trug sich wie ein rechter Narr. Er hatte ein dicht sitzendes, buntscheckiges Gewand an und seinen Dummkopf krönte eine spitze Schellenkappe. Ich war so überglücklich, ihn zu sehen, dass ich schon dachte, ich würde überhaupt nicht mehr damit fertig werden, ihm die Hand zu drücken. »Mein lieber Fortunato«, sprach ich zu ihm, »welch ein Glück, dass ich Sie treffe. Sie sehen ja aus wie das blühende Leben heute. Es ist nämlich so, ich habe eben ein Butt Wein bekommen, der angeblich Amontillado sein soll, bin aber leider gar nicht ohne Zweifel.« »Wie?« rief er. »Amontillado? Ein ganzes Butt? Unmöglich! Und das mitten im Karneval?« »Eben. Ich hatte ja auch meine Zweifel«, erwiderte ich. »Und leider war ich töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne zuvor Ihr Gutachten einzuholen. Aber sie waren einfach nicht aufzufinden, und ich hatte Sorge, es könnte mir ein Geschäft entgehen.« »Amontillado!« »Ich habe meine Zweifel.« »Amontillado! Und ich muss mir Gewissheit verschaffen.« »Amontillado! Da Sie beschäftigt sind, will ich mich zu Lucrezi begeben. Wenn irgendwer ein kritisches Urteil hat, dann ist es er. Er wird mir sagen, Lucrezi kann nicht einmal Amontillado von Sherry unterscheiden. Und doch gibt es ein paar Narren, die behaupten, sein Geschmack vermöge den ihrigen durchaus in die Schranken zu fordern. Kommen Sie, wir gehen gleich.« »Aber wohin denn?« »In Ihre Kellerei.« »Nicht doch, mein Freund. Ich will Ihre Liebenswürdigkeit nicht ausnutzen. Ich sehe ja, Sie sind beschäftigt, Lucrezi. Aber ich bin nicht beschäftigt. Kommen Sie.« »Nein, mein Freund, auch wenn Sie keine Abhaltung haben. Ich sehe doch, dass Sie an einer schweren Erkältung leiden. Die Gewölbe sind unerträglich feucht und dumpfig, alles mit Salpeter überzogen.« »Gleichviel. Lassen Sie uns gehen. Die Erkältung ist gar nicht der Rede wert. Amontillado. Da hat man sie ganz schön hinter das Licht geführt. Und was Lucrezi betrifft, der kann keinen Sherry von Amontillado unterscheiden.« Bei diesen Worten bemächtigte sich Fortunato meines Arms. Und indem ich eine Maske von schwarzer Seide anlegte und eine Roquelaure fest um mich zog, litt ich's, dass er mich eilends nach meinem Palazzo drängte. Es waren keinerlei Bedienstete daheim. Sie hatten sich heimlich alle davon gemacht, um sich der Jahreszeit entsprechend auf dem Karneval zu vergnügen. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich nicht vor dem Morgen zurückkehren würde und ausdrücklich Befehl gegeben, sich nicht aus dem Hause zu rühren. Diese Anordnungen reichten hin, so wusste ich wohl, mit Sicherheit ihr unmittelbares Verschwinden zu bewirken, bis auf den letzten Mann, so wie ich ihnen nur den Rücken gekehrt hatte. Ich nahm zwei Fackeln aus ihren Wandhaltern, gab Fortunato eine und geleitete ihn durch verschiedene Zimmersuiten zu dem Bogengang, der in die Gewölbe führte. Dann stieg ich eine lange und gewundene Treppe hinab, wobei ich ihn ersuchte, ja nur recht vorsichtig zu sein, wenn er mir folge. Schließlich kamen wir unten an und standen auf dem dumpfigen Boden der Katakomben des Mont-Trésors. Der Gang meines Feindes war unsicher und die Schellen an seiner Kappe klingelten, während er dahinschritt. »Das Butt«, sagte er. »Das befindet sich weiter hinten«, sagte ich. »Doch sehen Sie nur, wie weiß der Überzug auf diesen Höhlenmauern schimmert.« Er wandte sich mir zu und starrte mich mit zwei glasigen Augen an, aus denen die Tränen der Trunkenheit quollen. »Salpeter?«, fragte er schließlich. »Salpeter«, antwortete ich. »Wie lange haben Sie diesen Husten eigentlich schon?« Minutenlang war es meinem armen Freunde unmöglich, eine Antwort zu geben. »Ach, das hat nichts zu sagen«, keuchte er schließlich. »Kommen Sie«, sagte ich mit Bestimmtheit. »Wir wollen doch lieber umkehren. Ihre Gesundheit ist zu kostbar. Sie sind reich, man achtet, man bewundert, ja, man liebt sie. Sie sind glücklich, wie ich's einstens war. Ein Mann wie Sie muss uns erhalten bleiben. Um mich ist's ja nicht weiter schade. Wir wollen zurückgehen, denn Sie werden sich noch eine Krankheit holen und die Verantwortung kann ich nicht tragen. Im Übrigen ist da ja noch immer Lucrezi.« »Genug«, sagte er. »Mit dem Husten hat es gar nichts auf sich, der wird mich nicht umbringen. An einem Husten sterbe ich bestimmt nicht.« »Das ist nun auch wieder wahr. Sehr wahr sogar«, erwiderte ich. »Und ich hatte wirklich nicht die Absicht, Sie unnötig zu beunruhigen. Doch sollten Sie immerhin so vorsichtig sein, als es möglich ist. Ein Schluck von diesem Medoc wird uns vor den nächtlichen Dünsten schützen.« Mit diesen Worten zog ich aus einer langen Reihe von Flaschen, die auf dem Gestell lagerten, eine heraus und schlug ihr den Hals ab. »Trinken Sie«, sagte ich dann und reichte ihm den Wein. Mit einem Blinzeln hob er die Flasche an die Lippen, dann hielt er inne und nickte mir vertraulich zu, während seine Schellen klingelten. »Ich trinke«, sagte er, »auf die Begrabenen, die um uns ruhen, und ich auf ihr langes Leben.« Wieder nahm er meinen Arm und wir schritten weiter. »Diese Gewölbe«, sagte er, »sind ja ziemlich ausgedehnt.« »Die Mont-Trésors«, erwiderte ich, »waren eine große und zahlreiche Familie.« »Ach, ich vergaß, wie war doch gleich ihr Wappen?« »Ein riesiger menschlicher Fuß, Gold in azurnem Feld, er zertritt eine sich aufbäumende Schlange, deren Zähne ihn in die Ferse stechen.« »Und der Wahlspruch?« »Nemo me impune lacessit.« »Nicht übel«, sagte er. In seinen Augen funkelte der Wein und die Schellen klingelten. Auch mir erwärmte der Medoc die Fantasie. Wir waren an langen Mauern von gestapelten Skeletten untermischt mit Weinfässern aller Art vorübergekommen und gelangten nun in die innersten Winkel und Bezirke der Katakomben. Da hielt ich erneut inne, und diesmal nahm ich mir die Freiheit, Fortunato am Arme oberhalb des Ellenbogens festzuhalten. »Der Salpeter«, sagte ich, »sehen Sie doch, er wird immer dichter, er hängt wie Moos an den Gewölben. Wir befinden uns unter dem Flussbette, die Nässe tröpfelt zwischen das Gebein. Kommen Sie, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist, denken Sie an Ihren Husten.« »Damit ist es nichts«, sagte er, »gehen wir nur weiter. Aber zuvor noch einen Schluck Medoc.« Ich erbrach eine Flasche de Graaf und reichte sie ihm. Er leerte sie in einem Zug. In seinen Augen blitzte ein wildes Licht. Er lachte und warf die Buddel mit einer Bewegung in die Höhe, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Erstaunt sah ich ihn an. Er wiederholte die Bewegung. Ein grotesker Anblick. »Sie verstehen nicht?«, fragte er. »Leider nein«, erwiderte ich. Dann gehören sie also nicht der Bruderschaft an. Was meinen Sie? Sie gehören nicht zu den Maurern. Aber doch ja, sagte ich. Ja doch, ja. Sie? Unmöglich. Ein Maurer? Ein Maurer, antwortete ich. Dann geben Sie ein Zeichen, forderte er. Ein Zeichen! Bitte sehr, war meine Antwort, indem ich unter den Falten meiner Roquelaure eine Maurerkelle hervorzog. Sie spaßen, rief er aus und wich ein paar Schritte zurück. Aber lassen Sie uns nun endlich zu dem Amontillado kommen. Sei's drum, sagte ich, indem ich das Werkzeug wieder unter meinem Mantel barg und ihm erneut den Arm bot. Er stützte sich schwer drauf. Wir folgten weiter unserem Weg auf der Suche nach dem Amontillado. Wir schritten durch eine Reihe von niedrigen Gewölben, stiegen abwärts, gingen weiter und stiegen wieder abwärts, um schließlich tief unten in einer Krypta anzugelangen, in welcher die Luft so modrig und stickig war, dass unsere Fackeln kaum mehr brannten als glühten. Am entlegensten Ende der Krypta zeigte sich ein weiteres, doch weniger geräumiges Gewölb. Die Wände waren ganz nach Art der großen Katakomben zu Paris von hoch zur Decke aufgetürmten Gebeinresten gesäumt worden. Drei Seiten dieser inneren Krypta waren immer noch in dieser Weise geschmückt. Von der vierten Seite hatte man die Knochen fortgeräumt. Sie lagen jetzt in einem wirren Durcheinander auf der Erde und bildeten an einer Stelle einen Hügel von einiger Höhe. In der auf diese Weise durch die Entfernung der Knochen freigelegten Wand erblickten wir noch eine weitere innere Krypta oder Nische, die wohl 4 Fuß tief, 3 breit oder 7 hoch war. Sie schien zu keinem besonderen Eigenzweck gebaut zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen 2 der kolossalen Pfeiler, die das Gewölbe der Katakomben trugen. Ihre Rückwand bestand aus einer der sie umgebenden massiv granitenen Mauerwände. Es war vergebens, dass Fortunato seine düster trübe Fackel hob und sich mühte, in die Tiefe des Nischenwinkels zu spähen. Seine Begrenzung erlaubte uns, das schwache Licht nicht zu erkennen. »Treten Sie nur näher«, sagte ich. »Dort drinnen befindet sich der Amontillado, was übrigens Lucrezi anbelangt.« »Der ist ein armseliger Ignorant«, unterbrach mich mein Freund und tat ein paar torkelnde Schritte vorwärts, indessen ich ihm auf dem Absatz folgte. Im selben Augenblick noch hatte er das Ende der Nische erreicht und stand, da er sein Weiterkommen von dem Felsen behindert fand, stumpfsinnig verwundert da. Im nächsten Augenblick schon hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In diesen eingelassen waren 2 Eisenkrampen, waagrecht etwa 2 Fuß voneinander entfernt. Von einer dieser Krampen hing eine kurze Kette nieder. An der anderen befand sich ein Vorhängeschloss. Die Kette um seinen Leib zu werfen und fest anzuschließen, war das Werk nur weniger Sekunden. Er war zu überrascht, um sich zu widersetzen. Den Schlüssel abziehend, trat ich aus der Nische zurück. »Fahren Sie doch einmal mit der Hand über die Mauer«, sagte ich. »Der Salpeter ist unverkennbar, nicht wahr?« »Tatsächlich, es ist hier unten sehr feucht.« »Lassen Sie sich noch einmal dringend bitten, wieder umzukehren.« »Sie möchten nicht?« »Wie schade. Dann muss ich Sie jetzt leider allein hier lassen. Doch zuvor will ich Ihnen, soweit es in meiner Macht steht, ein paar kleine Gefälligkeiten erweisen.« »Den Amontillado«, stieß mein Freund hervor, noch immer halb benommen von der Überraschung. »Richtig«, erwiderte ich, »den Amontillado.« Während ich diese Worte sprach, machte ich mich an dem Knochenstapel zu schaffen, den ich oben erwähnt habe. Ich warf das Gebein beiseite und legte bald eine Menge Bausteine und Mörtel frei. Mit diesen Materialien sowie mit Hilfe meiner Kelle begann ich alsbald nach Kräften den Eingang der Nische zu vermauern. Ich hatte kaum die erste Lage Mauerwerk gelegt, als ich entdeckte, dass die Trunkenheit in großem Maße von Fortunato gewichen war. Das erste Anzeichen dafür war ein langer, stöhnender Wehelaut, der aus der Tiefe des Gelasses drang. Das war nicht mehr die Stimme eines Trunkenen. Es folgte dann ein langes, verbissenes Schweigen. Ich legte die 2. Steinschicht und die 3. und dann die 4. und da auf einmal hörte ich das wilde Rasseln der Kette. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten lang fort, während welcher ich um mich mit ungestörter Genugtuung daran zu weiden, in meiner Arbeit innehielt und mich auf den Gebeinen niederließ. Als das Geklirr am Ende verstummte, griff ich wieder nach der Kelle und vollendete ohne Unterbrechung die 5., die 6. und die 7. Lage. Die Mauer reichte mir nun schon fast zur Brust. Wieder hielt ich da inne, und indem ich die Fackel über das Mauerwerk hob, ließ ich ein paar schwache Strahlen auf die Gestalt dort drinnen fallen. Eine Folge von lauten und schrillen Schreien, die jählich aus der Kehle des Gefesselten hervorbrachen, wollte mich schier zurückschleudern. Einen kurzen Augenblick zitterte ich. Meinen Stoßdegen ziehend, begann ich damit, in dem engen Gelass herumzutasten, doch die Überlegung eines weiteren Augenblicks gab mir meine Sicherheit und Ruhe zurück. Ich legte meine Hand auf das massive Mauerwerk der Katakomben und fühlte mich befriedigt. Ich trat wieder an die Mauer. Ich gab dem Gellgebrüll des Schreiers Antwort. Ich schrie zurück, ich half ihm. Ja, ich übertraf ihn noch an Stimmgewalt und Stärke. Ich tat's und siehe da, der Schreier wurde still. Es war nun Mitternacht. Mein Werk war bald getan. Ich hatte die 8., die 9., die 10. Lage vollendet, schon hatte ich einen Teil der 11. und letzten bewältigt. Es blieb nur noch ein einziger Stein zu setzen und zu vermauern. Ich plagte mich mit seinem Gewichte. Ich brachte ihn nur zum Teil in die ihm zubestimmte Lage. Da aber drang aus der Nische ein leises, verhaltenes Lachen, das mir die Haare zu Berge standen. Es ward gefolgt von einer traurigen Stimme, in welche ich nur schwer diejenige des edlen Fortunato wiedererkannte. Die Stimme sagte: Ein guter Witz, wahrhaftig, ein exzellenter Scherz. Wir werden im Palazzo noch oft und reichlich darüber lachen, über unseren Wein. Den Amontillado, sagte ich. Ja, den Amontillado. Aber wird es nicht langsam etwas spät? Wird man nicht auf uns warten im Palast? Die Lady Fortunato und die anderen? Mag's denn genug sein? Machen wir ein Ende. Ja, sagte ich, ja. Machen wir ein Ende. Um Gottes Willen, Montresor! Ja, sagte ich, um Gottes Willen, ja. Doch diese Worte fanden keine Antwort. Mein Lauschen war umsonst. Ich wurde ungeduldig. Ich rief laut: Hey! Fortunato! Nichts. Kein Laut zu hören. Ich rief noch einmal: Hey! Fortunato! Keine Antwort mehr. Da stieß ich eine Fackel durch die Öffnung und ließ sie drinnen fallen. Zurück kam nur ein Klingeklirr der Schellen. Mir wurde schlimm im Herzen, wurde schlecht. Das machte die Dumpfigkeit der Katakomben. Ich hastete, mein Werk zu enden, ich zwang den letzten Stein in seine Lage. Ich mauerte ihn ein. Vor dieser neuen Wand häufte ich wieder den Wall von Knochen auf. Ein halb Jahrhundert lang hat kein Sterblicher sie gestört. In pace resquiescat.